Ich eröffne die Kundgebung der NSDAP im Berliner Sportpalast zur Feier der Machtübernahme durch den Führer heute vor 10 Jahren. Es spricht zu uns Reichsminister Gauleiter Dr. Goebbels. Meine deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen, Parteigenossen und Parteigenossinnen, seit der Machtergreifung am 30. Januar 1933 hat der Führer jedes Jahr persönlich, meistens vom Sportpalast aus, zum deutschen Volke gesprochen und ihm die Parole für das kommende Kampfjahr gegeben. Der Führer hat mich beauftragt, Ihnen mitzuteilen, dass es sein herzlichster Wunsch gewesen ist, auch heute zur deutschen Nation zu sprechen. Er bedauert ebenso tief wie wir die uns allen zu einem inneren Bedürfnis gewordene Tradition der Begehung dieses Gedenktages dieses Jahr unterbrechen zu müssen. Aber die harten Notwendigkeiten der Kriegführung gestatten ihm augenblicklich nicht, sein Hauptquartier, von dem aus er die großen Abwehrschlachten im Osten führt, zu verlassen. Er wendet sich deshalb statt in einer Rede, in einer Proklamation an das deutsche Volk. Ich werde diese Proklamation im Auftrage des Führers im Verlaufe meiner Ansprache zur Verlesung bringen. Lassen Sie mich diese durch einige Darlegungen über die gegenwärtige Lage einleiten. Es ist nicht das erste Mal, dass ich in einer schwierigen Stunde unseres nationalen Lebens von dieser Stelle aus vor dem ganzen deutschen Volke das Wort ergreife. Im Berliner Sportpalast erlebten wir in den vergangenen 15 Jahren alle Höhen und alle Tiefen der deutschen politischen und im Kriege auch militärischen Entwicklung. Die Gefahren, die in diesen bewegten 1,5 Jahrzehnten das Reich umdrohten, erfuhren von dieser Stelle aus vor dem deutschen Volke ihre Klarstellung. Aber hier wurden auch vor dem ganzen Volk die entscheidenden Entschlüsse zu ihrer Behebung proklamiert. Niemals sah dieser Saal eine Gefolgschaft, die entmutigt oder ohne Hoffnung gewesen wäre. Schläge, das geben wir zu, haben wir in diesen 15 Jahren von unseren Feinden empfangen. Aber jedes Mal noch haben wir Schlag mit Gegenschlag beantwortet. Wer von uns erinnert sich nicht der ungezählten Gelegenheiten, da die Partei oder der nationalsozialistische Staat in eine mehr oder weniger große Krise hineingeraten waren und ihre Feinde glaubten, nun endgültig über sie triumphieren zu können. Sie haben immer noch zu früh triumphiert. Wir sind mit allen Gefahren und Krisen fertig geworden. Und so wie das in der Vergangenheit war, so wird das auch in der Gegenwart und so wird das in aller Zukunft sein. Wir Nationalsozialisten haben uns nie dazu hergegeben, auftauchende Schwierigkeiten vor dem Volke zu verkleinern oder gar zu verleugnen. Im Gegenteil, es war immer ein Zeichen unseres ungebrochenen Kraftgefühls. Jede Gefahr vor unserer Anhängerschaft und vor dem ganzen deutschen Volke klar aufzuzeichnen, damit die Partei und die Nation sich dagegen wappne und bereitstelle. Es ist immer eine Frage der inneren Selbstsicherheit und der kämpferischen Entschlossenheit, ob eine Bewegung oder ein Volk mit manchmal auch übermächtig scheinenden Schwierigkeiten fertig werden. Sind Sie bereit und fest gewillt, dagegen Ihre ganze innere und äußere Kraft zur Anwendung zu bringen, dann werden Sie sie auch überwinden. Nur wenn Sie vor den Gefahren kapitulieren, kommen Sie darin um. Für uns aber war es seit jeher feststehender und unumstößlicher Grundsatz, dass das Wort Kapitulation in unserem Sprachschatz nicht existiert. Dabei sind wir verblieben und dabei werden wir immer verbleiben. Wie es damals war, so ist es auch heute. Die Zeit hat sich geändert. Wir Nationalsozialisten sind unverändert geblieben. Wie es damals war, so ist es heute. Von diesem Podium aus gingen und gehen die zündenden politischen Parolen ins Volk hinein, die die Nation zu einem fanatischen Kampfeswillen zusammenschlossen und zusammenschließen. Wieder befindet sich das deutsche Volk mitten im schwersten Ringen um sein zukünftiges Schicksal. Seine alten traditionellen Feinde, mit denen wir uns bis zum Jahre 1933 so oft, manchmal unter den aussichtslosesten Bedingungen, aber am Ende doch immer siegreich auseinandersetzen mussten, haben sich wieder gegen uns zusammengefunden. Die alte, uns wohlbekannte Feindkoalition ist aufs Neue erstanden, nur dass dieses gigantische Ringen unser Leben nunmehr überkontinentale Formen angenommen hat. Kampf war damals die Parole der nationalsozialistischen Bewegung von Anfang an. Und Kampf ist unsere Parole bis zum heutigen Tage geblieben. Wie uns damals nichts geschenkt wurde, so wird uns auch heute nichts geschenkt. Wir müssen uns alles erobern und erarbeiten. In der Stunde der augenblicklichen schweren Kämpfe im Osten glaubt der Gegner wieder einmal über uns triumphieren zu können. Die englischen und die USA-Blätter wiegen sich in diesen Tagen in einer selbstgefälligen Sicherheit, als ständen Plutokratie und Bolschewismus kurz vor der Erreichung ihres Zieles. Das internationale Judentum frohlockt, wie es so oft schon frohlockt hat. Die feindlichen Zeitungen lügen das Blaue vom Himmel herunter. In Deutschland sei der Ausnahmezustand proklamiert. Die Nation falle auseinander und Ähnliches. Ich kann dagegen nur feststehende Tatsachen konstatieren. Es herrscht in Deutschland der Zustand einer totalen Bereitschaft unseres Volkes zur Konzentration der Kräfte. Einer Bereitschaft und einer Entschlossenheit zum Krieger wie zum Sieger. Sie täuschen sich im Feindlager. In dieser festen und fanatischen Entschlossenheit ist sich das ganze deutsche Volk einig. Aus den Breiten und Tiefen unserer Nation dringt der Schrei nach totalster Kriegsansicht. Anstrengung im weitesten Sinne des Wortes an unsere Ohren, wie ihr vor dem 30. Januar 1933 alle Kraft der Erringung der Macht widmeten und damit auch an die Macht kamen, so ist es heute unser harter Entschluss, alle Kraft der Nation der Erringung des Sieges zu weihen. Was den Kampf gegen den Bolschewismus anlangt, wir haben gegen diese terroristische jüdische Welteroberungsidee im Inneren unseres Reiches 14 Jahre lang unter den denkbar ungünstigsten Umständen gekämpft. Auch in diesen 14 Jahren wogte der Kampf ewig hin und her und manchmal schien er verzweifelt für uns zu stehen. Aber am Ende kam der Sieg. Genauso ist es heute in unserem Kampf gegen den sowjetischen Bolschewismus auf militärischem Felde. Kein Mensch denkt daran, die Schwierigkeiten dieses Weltringens zu verkleinern. Er ist denkbar hart und stellt übermenschliche Anforderungen an unsere Truppen und ihre Führung. Aber wie damals, so wissen wir auch heute, worum es dabei geht. Wir kämpfen im Osten nicht nur gegen eine Anschauung, sondern gegen die elementarste Bedrohung unseres nationalen und individuellen Lebens. Wenn der Feind sich auf militärische Erfolge in diesem Winter beruft, so können wir darauf nur zur Antwort geben, dass gerade die uns aus der letzten Behaglichkeit und Bequemlichkeit aufgerüttelt haben. Jetzt geht das deutsche Volk in Stellung. Es will von dieser Stunde ab nur noch kämpfen und arbeiten für den Sieg. In London höhnt man, dass wir keine Reserven mehr zur Verfügung hätten. Man wird diese Reserven eher, als man denkt und wünscht, kennenlernen. Auch im vergangenen Jahr hat die Feindseite ihre Hoffnungen auf eine militärische Niederlage der Achsenmächte im Winter gesetzt. Auch da haben wir Rückschläge ernster Art erlitten. Aber kaum kam der Frühling und nahte der Sommer, da hat die deutsche Wehrmacht unsere Einbußen wieder wettgemacht und den Feind erneut weiter in den Osten hineingetrieben. Genau wie im vorigen Winter ist die ganze deutsche Nation entschlossen, auch alle Schwierigkeiten, die dieser Winterkrieg mit sich bringt, beschleunigt wieder zu überwinden. Wie im Kampf um die innere Macht stürmt auch in diesem gigantischen Ringen das Judentum von zwei Seiten aus gegen uns an. Der Bolschewismus schickt seine Massenheere vor und die Plutokratie lässt den Trommelfeuer von Lüge und verleumderischer Propaganda auf uns niederprasseln. Der Kampf um unser Leben naht sich seinem dramatischen Höhepunkt. Es ist nicht nur ein Ringen um die Freiheit und Sicherheit der deutschen Nation, sondern eine gigantische Auseinandersetzung um das zukünftige Schicksal Europas, ja, des ganzen zivilisierten Abendlandes. Mitten in den Riesenaufmarsch Stalins fuhr das deutsche Schwert hinein. Heute kämpfen unsere Truppen tief im Feindesland, ein ganzer Erdteil liegt drohend und lockend vor uns. Wir haben ihnen den triumphalen Siegen der vergangenen zwei Sommer zu einem bedeutenden Teil in unsere Hand gebracht. Wie im vergangenen Kriegswinter im Osten, so müssen wir das erobert in diesem zweiten Kriegswinter im Osten elastisch und unter übermenschlichen Prüfungen verteidigen. Das brauche ich nicht zu bestreiten, das weiß das deutsche Volk. Ein zweites Mal also liegt das deutsche Soldatentum in seiner Widerstandskraft und in seinem Heroismus auf der Waage der Schicksalsgöttin. Unser Vertrauen zu unseren Soldaten ist unbegrenzt. Unser Vertrauen zum Führer kann überhaupt nicht mehr überboten werden. Und unserer Truppen waren und sind, das muss ich hier feststellen, dem bolschewistischen Gegner überlegen. Sie verfechten die bessere Sache mit dem tieferen Glauben. Sie haben schon im vergangenen Winter ihre Überlegenheiten überzeugendsterweise unter Beweis gestellt. In diesem Winter stehen sie im neuen Abwehrkampf von unvorstellbarer Härte. Die übermenschlichen Belastungen und Gefahren, denen sie ausgesetzt sind, haben die Heimat zu letzten Entschlüssen reif werden lassen. Es gibt niemanden mehr zu Hause, der nicht von dem fanatischen Willen beseelt wäre, durch seine Arbeit und durch seinen Siegesglauben dieser kämpfenden Heldenfront würdig zu sein. Die deutsche Führung hat, wie ich schon betonte, die Härte und Schwere dieses Kampfes in aller Offenheit vor dem Volk und vor der Welt dargelegt. Wir haben nichts zu verheimlichen. Die Heimat antwortet darauf mit dem festen Willen zum höchsten Krafteinsatz. Jeder zu Hause fragt sich nur noch, was er tun kann, um unseren Soldaten zu helfen, das Reich zu beschützen und den Sieg zu erkämpfen. In ungezählten Briefen aus allen Schichten unseres Volkes dringt der Schrei nach der totalsten Kriegsanstrengung an das Ohr der Führung. Millionen unausgeschöpfter oder nicht ganz ausgeschöpfter Energien stehen bereit, um sich in den riesigen Kriegsprozess unseres zivilen Lebens einzuschalten. Sie mobil zu machen, das ist das Gebot der Stunde. Wenn der Feind glaubte, uns durch einige Schläge entmutigen zu können, so irrt er. Diese Schläge waren und sind für uns nur ein Alarmsignal zum totalen Krieg, zu dem wir nunmehr fest entschlossen sind. Es wird in Deutschland nicht mehr geredet werden von den verloren gegangenen Bequemlichkeiten, die wir uns wenigstens in letzten Resten aus dem Frieden erhalten wollten. Unser Volk opfert sich freudigen Herzens, um die bisher darauf verwandte Kraft in Panzer, Waffen, Munition und nationalen Widerstand umzusetzen. Wir sind mehr noch als bisher eine kämpfende und arbeitende Gemeinschaft, die sich mit fanatischer Entschlossenheit für den Krieg und seine Erfordernisse einsetzt und mit Sehnsucht auf die Stunde wartet, da der Führer mit unseren neuen Waffen seinen Truppen wieder den Befehl zum Angriff geben kann. Bisher nur vom Volkskrieg geredet. Jetzt werden wir ihn als Nation führen. Der totale Kriegseinsatz fordert Aufgabe aller bequemen bürgerlichen Gepflogenheiten. Eine restlose Einsatzbereitschaft dazu erfüllt unser ganzes Volk. Partei und Staat werden in der Vorbereitung des totalen Krieges beispielhaft vorangehen. Es sind Maßnahmen getroffen worden und es werden deren in den nächsten Tagen noch getroffen werden, die den totalen Kriegseinsatz organisieren und praktisch durchführen sollen. Wir werden schnell und rücksichtslos handeln. Unsere nationalsozialistische Parteigeschichte ist ein einziger Beweis dafür, dass wir Nationalsozialisten das können und immer, wenn es nötig ist, auch die Kraft und die Entschlussfreudigkeit dazu aufbringen. Die Partei wird wie stets in großen nationalen Schicksalsstunden der Motor dieser grandiosen Umstellung des Lebens und der Arbeit unserer Heimat sein. Ihr revolutionärer Herr, der nicht tot ist, der lebt, wird das Tempo dieses Umwälzungsprozesses bestimmen. Allerdings erwartet die Führung vom Volke, dass nicht nur Befehle und Gesetze durchgeführt werden. Jeder stellt sich darüber hinaus für jede kriegsnotwendige Arbeit zur Verfügung, weil er weiß, dass er dazu vom Führer aufgerufen ist. Die Kriegsgesetze sind selbstverständlich für alle bindend. Ausnahmen können da nicht gemacht werden. Ob hochgestellt oder niedrig, ob arm oder reich, Kampf des deutschen Volkes ist keiner zu schade, seine ganze Kraft und alles, was ihm gehört, dem Vaterlande zur Verfügung zu stellen. Wir befinden uns mitten in der dramatischen Entscheidung der geschichtlichen Auseinandersetzung des 20. Jahrhunderts. Ungeheures haben unsere Soldaten geleistet. Ungeheures bleibt ihnen immer noch zu tun übrig. Unter den unvorstellbaren Belastungen des zweiten Kriegswinters im Osten kämpfen sich unsere heldenhaften Truppen tapfer, zäh und verbissen durch alle Gefahren und über menschlichen Schwierigkeiten hindurch. Die Sowjetunion wird ihnen Menschen und Materialmassen entgegen, die unerschöpflich scheinen. Wir müssen uns in diesem Kampfe behaupten. Wiederum ist dieses Riesenringen vielen Schwankungen und Zufälligkeiten ausgesetzt. Wir kennen das. Denn wir haben es zu oft in der Zeit vor der Machtübernahme, wenn auch in bescheidenen Dimensionen, erlebt. Wir wissen aber auch, dass, wenn ein Volk von kampfentschlossenen Männern und Frauen bereit ist, koste es, was es wolle, für sein großes Ziel einzutreten und dafür zu kämpfen, es dieses Ziel am Ende auch erreichen wird. Krisen! Krisen und Schwankungen kommen und vergehen. Aber ewig bestehen bleibt eine Nation, die sich tapfer, mutig und unbeirrt den Weg nach oben bahnt. Dieser Krieg ist ein nationaler Verteidigungskrieg. Er ist von unseren Feinden aufgezwungen worden. Sie wollen uns niederschlagen, um uns wieder auf die Stufe eines Sklavenvolkes herabzudrücken. Dagegen gibt es nur ein Mittel. Nicht Nachgiebigkeit, sondern eisernen Verteidigungswillen. Der Kampf wird und muss durchgestanden werden. Am Ende winkt uns, daran glauben wir fest und unverbrüchlich, der große Sieg. Auch dieser Winter wird zu Ende gehen. Der Führer leitet die gigantische Abwehrschlacht im Osten. Wenn sie auch unter denkbar schwierigen Umständen, wo sie geht, so setzen wir doch unser festes und gläubigstes Vertrauen in seine Führung und die geschichtlich bewährte Tapferkeit unserer Soldaten. Wie es uns so oft gelungen ist, auch die härtesten Belastungen zu überwinden, so wird es uns auch diesmal gelingen. Und wiederum wird sich an uns das Wort des Philosophen bewahrheiten. Was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Der Führer wendet sich nun an diesem geschichtlichen Erinnerungstag in einer Proklamation an das deutsche Volk. Von seinem Hauptquartier aus richtet er seinen Appell an die Nation. Es ist für mich in dieser denkwürdigen Stunde eine stolze Ehre, vor dem ganzen deutschen Volke die Proklamation des Führers zur Verlesung bringen zu dürfen. Sie hat folgenden Wortlaut. Angefangen vom hohen Norden bis zur afrikanischen Wüste, vom Atlantischen Ozean bis in die Weiten des Ostens, von der Ägäis bis nach Stalingrad, erklingt ein Heldenlied, das Jahrtausende überdauern wird. Dass diesen einmaligen und gerade in den jetzigen Jahren so schweren Taten die Heimat ebenbürtig bleiben, ist ein Gebot ihrer Ehre. Wenn sie bisher in Stadt und Land ihren gewaltigen Beitrag leistete zur Durchführung dieses Kampfes, dann muss die Gesamtarbeit der Nation nur noch gesteigert werden. Der Heldenkampf unserer Soldaten an der Wolga soll für jeden eine Mahnung sein, das Äußerste zu tun für den Kampf um Deutschlands Freiheit und unseres Volkes Zukunft und damit im weiteren Sinne für die Erhaltung unseres ganzen Kontinents. Die Nationalsozialistische Partei aber hat die Pflicht, so wie ihre Angehörigen in allen Waffenteilen unserer Wehrmacht in vorbildlicher Tapferkeit miteinander wetteifern, auch die Führerin der Heimat zu sein. Es war der Wille unserer Feinde, friedliche Städte und Dörfer mit den Mitteln der grausamen Vernichtung zu bedrohen. Es ist aber schon heute erwiesen, dass sie nur Häuser oder Menschen vernichteten, aber den Geist nicht brechen, sondern nur zu stärken vermögen. Was bei Beginn dieses Krieges vielen deutschen Männern und Frauen noch unbekannt war, ist ihnen nunmehr klar geworden. Der Kampf, den uns die gleichen Feinde wie einst im Jahre 1914 aufgezwungen haben, entscheidet über das Sein oder die Vernichtung unseres Volkes. Der Allmächtige wird der gerechte Richter sein. Unsere Aufgabe ist es, unsere Pflicht so zu erfüllen, dass wir vor ihm als dem Schöpfer aller Welten nach dem von ihm gegebenen Gesetz des Kampfes um das Dasein zu bestehen vermögen, dass wir ohne jemals zu verzagen keine Leben schonen und keine Arbeit scheuen, um das Leben unseres Volkes für die Zukunft zu erhalten. Dann wird in diesem Kampf einst die große Stunde schlagen, in der unser Volk befreit sein wird vom äußeren Feind. Aus den Opfern der Toten und den Ruinen unserer Städte und Dörfer wird dann ein neues Leben erblühen, um den Staat weiter zu gestalten, an den wir glauben und für den wir kämpfen und arbeiten. Den germanischen Staat der deutschen Nation als ewige und gleiche Heimat aller Männer und Frauen unseres Volkes. Das nationalsozialistische Großdeutsche Reich. In ihm aber wird dann für alle Zeiten jene Kraft vorhanden sein, die notwendig ist, um auch in der Zukunft die europäische Völkerfamilie gegenüber den Gefahren des Ostens zu beschützen. Das Großdeutsche Reich und die mit ihm verbündeten Nationen werden sich darüber hinaus aber auch noch jene Lebensräume gemeinsam sichern müssen, die für die Erhaltung der materiellen Existenz dieser Völker unentbehrlich sind. Hauptquartier, den 30. Januar 1943, gezeichnet Adolf Hitler. Heil! Heil! Heil! Heil! Heil! die Proklamation des Führers. Sie enthält alles das, was wir in dieser Stunde wissen müssen, und die Befehle, auf die das deutsche Volk mit Ungeduld gewartet hat. Hier finden wir die Parolen des Kampfes und einer wilden Entschlossenheit, die unser Herzen erheben und unsere Gemüter stärken und aufrichten. Die deutsche Nation weiß nun, was sie zu tun hat. Ein kriegführendes und kriegsbereites Volk geht jetzt wieder an die Stätten seines Kampfes und seiner Arbeit zurück. Wir erheben uns von den Plätzen. Mit uns erhebt sich das ganze deutsche Volk in Ehrfurcht vor seinen Helden und grüßt den Führer in diesem Augenblick fanatischen Kampfeswillens mit unserem alten Ruf: Adolf Hitler, Sieg Heil! Sieg Heil!